Ich muss jetzt gerade nachfragen, von wem ich Grüße ausrichten soll. Ich bin manchmal ein bisschen langsam. Es ist total schön, hier zu sein. It's really great to be here. Immer wenn ich an Wien denke, wird mir warm ums Herz. Ist wirklich so. Always when I think of Vienna, I get warm in my heart. Dann erinnere ich mich an euch. Because then I remember you. An das Leben in euch. On the life in you. An den Hunger, den ich in euch gesehen habe während der Bivo. In the hunger that I saw in you during Bivo. An die Art, wie ihr Beziehungen lebt. The way that you have relationships. Wie ihr transparent voreinander seid. How you are transparent with one another. Wie ihr dient. How you serve. Es bewegt mich. And that moves me. Und es ist ein Privileg, euch zu kennen. And it's a real privilege knowing you. Wir hatten im März ein Seminar, März oder April. We had a seminar in March. Mhm. Da ging es um die Geistesgaben. And it was about spiritual gifts. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. And it was a lot of fun. Und es ist immer noch online. And it's still online. You can listen to it on the website. Und auch wenn ich es gemacht habe, fällt mir schwer, aber ich sage trotzdem, ich glaube, es ist empfehlenswert. And even if I'm the one that did it, I can highly recommend it. Und ich hatte damals schon gespürt am Ende, dass es braucht ein Folgeseminar über Prophetie. And at that time I thought there would be necessary a follow-up seminar on prophecy. Ich hätte jeden Vorwand genommen, um wiederzukommen. I just wanted an excuse to come back to Vienna. Aber ich hatte wirklich eine Last dafür. No, but I really had a burden for that. Und ich habe gemerkt, dass Gott hier im Geistlichen dem Leib was zurückgeben möchte. And I just have this feeling that God wants to give back to his body something in the spiritual realm, his gift. Was sein Leben in unserer Mitte auch pulsieren lässt. Was sein Leben pulsieren lässt. What his life pulses for. So dass wenn Leute euch treffen, dass die sagen, in eurer Mitte ist der lebendige, sprechende Gott. So that when people meet you, they can say, in you is the living, speaking God. Und ich habe viel erlebt in diesem Bereich. And I have experienced a lot in this area. Aber ich möchte nicht über das hinausgehen, was ich spüre, was Gott mir jetzt gegeben hat. But I would like to continue further and tell you what... Ich möchte nicht hinausgehen über das Mandat. I don't want to go over this mandate. Und ich denke, das ist gesund. Ich bin gewachsen in dem Bereich, habe sehr viel Erfahrung gemacht. And I think that it's healthy and that there's growth in this area. Und ich hatte mir aber gewünscht, wirklich, dass ihr ganz viel bekommt. And I was really hoping that you would receive a lot. Und ich hatte mir gewünscht, nicht alleine zu kommen. And I was hoping that I wouldn't come alone. Und so hatte ich vor einigen Jahren hatte ich Stefan getroffen. So a few years ago I got to know Stefan. Und als ich ihn das erste Mal traf, war ich ziemlich überwältigt. And as I met him for the first time, I was quite overwhelmed. Weil ich in dem Bereich wenig Leute getroffen habe, die mir wirklich die was haben, wo ich sag, das ist mir Vorbild. Because I have met a few in this area where I've said to myself, this is my example. Und was ich in Stefans Leben sehe, fordert mich raus. And what I see in Stefan's life challenges me. Und es inspiriert mich. And it inspires me. Es gibt mir sehr viel Sehnsucht. It gives me a longing. Die manchmal mir auch im Alltag den Mut gibt, Schritte zu tun, weil es bei Stefan klappt. That helps me to take steps of faith in my daily life because I've seen Stefan did it. Und er hat ein sehr, sehr buntes Leben. And he has a very colorful life. Hat in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Gruppen auch in der Welt gedient. He has served many different kinds of people in the world. Und was ich an ihm am meisten mag, ist seine Liebe zu Papa. And what I love the most about him is his love towards Papa. Ich habe jetzt so viel Tolles über ihn gesagt. I have said so many good things about him. Aber er ist auch nur ein Esel. But he's also only a donkey. Auf dem der Herr reitet. On whom the Lord rides. Und in der den Herrn bereit ist, ein Esel zu sein, um den Herrn zu tragen. And he's available to be a donkey in order to carry the Lord. Meine Bitte an euch. And my request on you. Verwechselt bitte heute nicht Esel und Herrn. Don't get mixed up between the donkey and the Lord. Amen. Amen. Stefan? Dankeschön. Für die Leute, die heute Mittag da waren, ich glaube, ich hatte vergessen, als ich den Studienkurs euch erwähnt habe, das liegt da hinten, die Liste, weil Leute haben mich gefragt, wo liegt's denn? Nur noch mal schnell. Oh, for the people who are here today, if you want to be on the list, then the list is still over there. You can fill your email in. Okay, English. Yes. Good evening. Guten Abend. Okay, my name is Stefan. Also mein Name ist Stefan. I'm not a donkey. Ich bin kein Esel. I'm one of his sons. Ich bin einer seiner Söhne. And I hope I will point to my father tonight. Und ich hoffe, dass ich heute auf meinen Vater hinweisen werde. And if I'm successful going out of his way. Und wenn ich da erfolgreich bin, seinen Weg zu gehen. To get out of his way. Um ihn aus dem Weg zu gehen, ja. So that you can see him. So dass ihr ihn sehen könnt. Then I'm grateful to God. Then I'm grateful to God. Dann bin ich dankbar Gott gegenüber. I want to tell you a story which reflects the heart of our Father. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die das Herz unseres Vaters widerspiegelt. You know, God, our Father, is so easy to say. Also Gott, unser Vater, der ist so leicht, kann man sagen, so einfach. I was many, many years already in ministry and I was preaching about the Father. Ich war schon viele Jahre im Dienst und ich predigte, ich diente. And I was preaching about the Father. Ich predigte über den Vater. And I was teaching about the Father. Ich lehrte über den Vater. And what it means to be a spiritual father. Also was es bedeutet, ein geistlicher Vater zu sein. But I didn't know the Father. Aber ich kannte den Vater nicht. I had experiences with the Father. Ich hatte Erfahrungen gemacht mit dem Vater. I was moving in gifts the Father has given. Und ich bewegte mich da in Gaben, die mir der Vater gegeben hatte. But I didn't know the Father. Aber ich kannte den Vater nicht. I thought I know the Father. Ich dachte, ihn zu kennen. If you would have asked me, wenn ihr mich gefragt hättet, I would have said, yes, I know the Father. Ich hätte geantwortet, ja, ich kenne den Vater. It's God. Das ist Gott. And I have a prayer to prove it. And I have a prayer to prove it. Und ich habe ein Gebet, um das auch zu beweisen. Our Father in heaven. Mein Vater im Himmel. And I can remember when I started the journey in the heart of the Father. Und ich kann mich daran erinnern, wie ich diese Reise begann im Herzen des Vaters. I was born in a Catholic family. Ich wurde in eine katholische Familie hineingeboren. My mother was from Czech. Meine Mutter war aus der Tschechei. And she married a German man. Und sie heiratete einen Deutschen. She had few children. Sie hatte ein paar Kinder. And then when she was around 44, und wie sie dann 44 Jahre alt war, circa, she met my father. Dann traf sie meinen Vater. A handsome Italian man. Ein ganz toller italienischer Mann. Ciao, bello. You know. Übersetzen? Ein schöner. Mit dem Move, Joe Bello. Und she had a relationship. Und sie hatte eine Beziehung. And I was born. Und dann kam ich auf die Welt. But she was married with a German man. Aber sie war ja mit einem Deutschen verheiratet. So now this child constantly reminded him what happened to him with his wife. Also dieses Kind hat ihm nun ständig daran erinnert, was eigentlich mit seiner Frau passiert war. So his frustration and hatred he projected on this child. Also projiziert er dann seinen Hass und seine Ablehnung auf dieses Kind. And until I was in my teenage, I didn't know that this German father is not my real father. Und bis zu meinem Alter als Teenager wusste ich gar nicht, dass dieser deutsche Vater nicht mein Vater war. Because I got always told this is your father. Ich habe immer gedacht, na, das ist mein Vater. I mean, okay, when he was drunk and violent, he shouted, "I don't want this bastard." Nun gut, wie er betrunken war und wie er wild wurde und aggressiv, da hat er geschrien, ich will diesen Bastard nicht. And I remember when I was a little child, I said to my mom, "What is a bastard?" Und ich kann mich daran erinnern, wie ich meine Mutter fragte, als ich ein kleines Kind war, was ist eigentlich ein Bastard? And she said, "That's someone who does not have a father, but you have a father." Das ist jemand, der keinen Vater hat, aber du hast einen Vater. And I couldn't understand this. Aber das konnte ich nicht verstehen. There's this man who is my father and he calls me a name which means I have no father. Da ist dieser Mann, der mein Vater ist und der nennt mich mit einem Namen, der ja bedeutet, ja, ich habe keinen Vater. So my stepfather was really violent. Also mein Stiefvater war wirklich ganz ein Because he never experienced love. Weil er niemals Liebe erfuhr. And he had big issues with his father. Der hatte ganz große Probleme mit seinem Vater. So when his father or him came in, someone, one of these two came in the room, one of them left the room. They couldn't stay together in the room. Also wenn die beiden in den Raum gleichzeitig hineinkamen, da musste einer gehen. Die konnten nicht beide gemeinsam in einem Raum sein. You know, we only can give what we have received. Ihr wisst ja, wir können ihnen nur geben, was wir empfangen haben. And the letter of John, it says, you know, we love because he loved us first. Und im Brief von Johannes heißt es ja, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. But we could also say, we hate because someone else have hated us first. Wir könnten aber auch sagen, wir hassen, weil uns jemand zuerst gehasst hat. So, when I found out he's not my real father, als ich dann herausbekam, dass er gar nicht mein richtiger Vater war, that my real father is Italian, dass mein richtiger Vater ein Italiener war, few things happened in me. Da geschahen ein paar Dinge bei mir. I mean, on one side I understood that why I'm so different. Auf der einen Seite verstand ich dann, warum ich so unterschiedlich war. Why I always was talking with my hand and with my emotions. Warum ich zum Beispiel immer mit meinen Händen sprach, meine Emotionen hatte. Why I'm immediately was throwing around plates and chairs when I got angry. Und wenn ich zornig wurde, wütend, da schmiss ich mit Tellern herum oder mit Sesseln. And why I'm loved it to be even as a child next with the guys in the pizzeria with Bruno and Salvatore. Und warum es mir so gefiel als Kind da in der Pizzeria zum Beispiel mit dem Bruno oder mit dem Salvatore. Because I felt like they're like me. Weil ich habe mir gedacht, die sind so wie ich. When they talk, it's like they're shouting at one another. When they talk with one another, it's like they shout at one another. Also wenn die miteinander sprechen, ja, das ist wie wenn sie miteinander herumschreien. It's not, it's talking, it's not shouting. Also, das ist Sprechen, das ist kein Schreien. But on the other side, I suddenly realized why he hated me, my stepfather. Aber auf der anderen Seite erkannte ich eben plötzlich, warum er mich hasste, mein Stiefvater. And I knew from my mom, she told me when she was pregnant with me. Und ich wusste von meiner Mutter, weil wie sie mit mir schwanger war. He tried to kill me by kicking her constantly in her womb. Da versuchte er, mich zu töten, indem er sie ständig in den Bauch trat. And my stepbrother, who was he went this year to the Lord, but 24 years older than me. Also mein Stiefbruder, der war 24 Jahre älter als ich, der ist inzwischen schon beim Herrn. So he was in the beginning of his 20s when this happened. Also als das geschah, war er ja so Anfang 20. He went always in and took him from my mom and they were fighting with one another. Er ging dorthin zu ihm und er zog ihn weg von meiner Mutter und die kämpften miteinander. And he threw him down the stairs or were beating him. Und er hat ihn da hinuntergeschmissen, die Stiegen. I mean, so much to family relationships in our family. Also so viel nur zu den Familienbeziehungen, die bei uns gelaufen sind. So when I was in my teenage, when I found this out, I decided they all lied to me. I said, also, they all have lied to me. Also wie ich dann das herausgefunden hatte als Teenager, sagte ich mir, na, die haben mich alle belogen. I will never ever trust anyone again. Ich werde niemals mehr jemanden vertrauen. I hate this man. Ich hasse diesen Mann. One day I will kill him. Eines Tages werde ich ihn töten. And I live now my life the way I want it. Und ich lebe jetzt mein Leben so wie ich es will. I left the whole thing God behind me. Und ich habe diese ganze Sache mit Gott hinter mich gelassen. Which I tried to be good as a child. Was ich eben versucht habe, ja, als Kind gut zu sein. And because I was upset with this God. Weil ich einfach zornig war auf diesen Gott. Because don't tell me about a good God. Weil sag du mir nichts über einen guten Gott. I'm a baby. Ich bin ein Baby. It's not my problem if my mother was not faithful. Das ist nicht mein Problem, wenn meine Mama nicht treu war. And I have to suffer my whole life for this. Und ich muss jetzt mein ganzes Leben daran, also daran leiden. And you want to tell me there is a good God? Und du möchtest mir sagen, dass es einen guten Gott gibt? You want to tell me there is a God? Du möchtest mir sagen, dass es einen Gott gibt? And if there is a God, I hate him. Und wenn es einen gibt, dann hasse ich ihn. Because everyone rejected me from my mother's womb on. Weil jeder hat mich abgelehnt von der Geburt an. In the school I was the you know, asozial, we say in Germany, you know, the ja, also social Schule, weak, der Schule poor war ich guy, ein asozialer. And people thought sometimes it's fun to use me as a punching ball. Und manche haben gedacht, es macht Spaß, wenn sie mich als ja, als Boxsack oder so verwenden. So I decided down my road, before you hurt me, I will hurt you. Also habe ich mich dann entschlossen, bevor ihr mir wehtut, werde ich euch wehtun. I trained karate. Ich habe dann mit Karate kämpfen begonnen. And made a decision I would be very soon one of the best students in this karate school. Und ich traf dann diese Entscheidung, ich werde einer der besten Studierenden hier in dieser Karateschule sein. And looking back, und jetzt zurückblickend, what motivated me the most in this school and I became one of the best. Und ich wurde dann auch damals einer der besten in dieser Schule. But what motivated me the most, aber was mich mehr motiviert hat in dieser Schule, the karate teacher liked me. Dass der Karate-Lehrer mich mochte. He invited me to come to his home and we watched these movies together. Er hat mich dann eingeladen, nach ihm, bei ihm zu Hause Filme zu schauen. And you know, he was like a role model. Das war wie ein Rollenbild für mich, ja. A Vorbild. Also ein Vorbild. I want to become like him. Ich wollte so wie er werden. He as a child, he looked good. Als Kind, ja, er schaute gut aus. He had a beautiful girlfriend. Hatte ein wunderbares eine Freundin, eine wunderschöne. He was good in different kinds of martial arts. Er hatte auch ganz tolle Beherrschung von diesen Körpertechniken. And he liked me. Und er mochte mich. But then he closed the school. Aber dann schloss er die Schule. Also. And again a father went out of my life. Und wiederum ging ein Vater raus aus meinem Leben. So in the age of 22, becoming worse and worse, you know. Also dann im Alter von 22 wurde es immer schlimmer und schlimmer. And I had one court hearing after the other. Und ich hatte einen Gerichtstermin nach dem anderen. I was one of the leaders of a hooligan group called Red Devils. Ich war dann einer der Anführer einer Hooligan Gang, die nannte sich die Red Devils. And you know the Red Devils gave a sense of family to me. Aber versteht ihr, diese Red Devils, die gaben mir eine Art Sinn von Familie. There was a name, identity. Da gab es einen Namen, das war Identität. There was a kind of protection, because if anybody hurted one of us, we all went together against him. Und dann gab es auch eine Art Schutz, weil wenn einer von uns verletzt wurde, dann gingen alle anderen zusammen gegen diese Leute. A future was not really there, but we were not thinking about the future. Es gab nicht wirklich eine Zukunft für uns, aber wir dachten damals nicht an die Zukunft. But more and more it looked like my future would be in a jail. Aber es sah immer mehr und mehr danach aus, als ob meine Zukunft im Gefängnis sein würde. You know, every person is made to be loved by God. Wisst ihr, jeder Mensch ist dazu geschaffen worden, von Gott geliebt zu werden. We are made in heaven. Wir sind im Himmel gemacht. Not in China. Nicht in China. Okay? Nicht in China. To make this clear. Um das einmal klarzustellen. Even everybody produces in China, God is not producing us in China. Also jeder lässt in China herstellen, aber Gott macht das nicht. We are made to be loved from a supernatural God. Und wir sind dazu gemacht, von einem übernatürlichen Gott geliebt zu werden. A love who is not from this world. Eine Liebe, die nicht von dieser Welt ist. That's the reason why you dear young people, you will never find what you need in another person. Deshalb, ihr jungen Leute, ihr werdet niemals das, was ihr braucht, in anderen Menschen finden. However handsome, good-looking, smart he's coming across. Wie unglaublich gut aussehend und toll und gescheit der ist, der da kommt oder die kommt. You know, and you stand there and you think, wow. Der steht dann da vor dir und du sagst, wow. You know, he will not fill this hole in you. Aber er wird diesen Leerraum nicht ausfüllen. I tried it. Ich habe das versucht. And then I thought, sex is love. Und da habe ich mir gedacht, Sex ist Liebe. And you know, I had always two dreams when I was younger. Und wie ich noch jünger war, da hatte ich immer zwei Träume. And there's a scripture even says that God will speak two times in the night to the unbeliever. Und es heißt ja sogar in der Schrift, dass Gott zweimal in der Nacht zum Ungläubigen spricht. So minimum two times you will try to reach everyone who doesn't know him, minimum. Also im Minimum wird er zumindest zweimal versuchen, Ungläubige zu erreichen. And one dream was, I was falling in a hole and there was no ground. And I was falling and falling and falling. Einer der Träume war, ich falle in ein Loch hinein und da gibt es keinen Boden. And the other dream was, I'm walking on a error path. Und der zweite Traum war, ich gehe auf einem engen Pfad, auf einem engen Weg. And there is a wall on the left and the right. Und da gibt's Wände rechts und links. And when I'm in the midst of it, und wenn ich mittendrin bin, they start to move. Beginnen die Wände sich and zu I try bewegen. To push them. Und ich versuche sie auseinander zu and I look back and think, oh, it's not enough time if I run now. Und ich schaue mich so um und sehe, da ist keine Zeit mehr, I look forward and say, I can't, it's too far away. Und auch vorne, nach vorne, es ist auch viel zu weit weg. And the walls coming together. Und diese Wände, die kommen immer näher und näher. And every time before they crushed me, I woke up. Und jedes Mal, bevor sie dann mich zerschmetterten, da wurde ich wach. And I knew, later I knew, when I became a Christian, I realized God tried to tell me, listen, that's your life. Und später dann, als ich dann Christ wurde, da realisierte ich, Gott hat versucht mir zu sagen, das ist dein Leben. You know, this hole which you try to fill has no ground. You will fall and fall and fall. Dieses Loch, in das du da hineinfällst, das hat keinen Boden. Du fällst und fällst und fällst. And you have opened your life for spiritual dynamics which will finally destroy you. Und du hast dich geöffnet für geistliche Mächte, die werden dich schließlich letztendlich zerstören. Because on my search for this supernatural love, weil auf meiner Suche nach dieser übernatürlichen Liebe, I became a spirit medium. Wurde ich zu einem spirituellen Medium. And I saw my spirit, so-called spirit guides. Und ich traf da so meinen sogenannten Geist, mein Geistwesen. Meinen geistlichen Führer, ja. So whatever, all these things finally brought me to the point. Also all diese Dinge brachten mich dann zu dem Punkt, that I said in the age of 22, dass ich im Alter von 22 Jahren sagte, even if there is a hell, selbst wenn es eine Hölle geben sollte, it can't be worse than what I am experiencing here. Die kann nicht schlimmer sein als das, was ich jetzt erlebe. I was full of hatred. Ich war voller Hass. I hated myself. Ich habe mich selbst gehasst. I hated everyone. Ich hasste jeden. And I hated God if he is there. Und ich hasste Gott, falls es ihn gab. I had no more control over my life. Ich habe keine Kontrolle mehr über das Leben. And I almost killed people. Und ich habe beinahe Menschen auch umgebracht. I had no feelings anymore. Ich hatte keine Gefühle mehr. And at the same time my life was full of fears. Und gleichzeitig war aber mein Leben voller Furcht. Very low self-esteem. Hatte ein sehr schlechtes Selbstwertgefühl. But to do what I had to do to get the respect. Aber als ich das tat, um eben mir diesen Respekt zu erarbeiten, I had to do certain things to get respect, so I took drugs and alcohol to run away. Also ich musste einfach einige Dinge tun, um mir diesen Selbstrespekt zu schaffen, und ich nahm Drogen und auch Alkohol. And then came the night when Jesus touched my life. Und dann kam diese Nacht, als Jesus mein Leben berührte. And tomorrow night I will speak more specifically how it actually happened. Und morgen werde ich dann noch etwas spezifischer darüber sprechen, wie das geschah. But you know, then my life got changed. Aber wisst ihr was? Mein Leben hat sich dann verändert. And the first time in my life I experienced love. Zum allerersten Mal in meinem Leben erlebte ich jetzt Liebe. And this Jesus and this Holy Spirit, und dieser Jesus und dieser Heilige Geist, which I never could figure out, can I say now Jesus or the Holy Spirit, or do I have to say God, or what do I have to say now in prayer? Das war mir nie ganz klar, was sage ich jetzt, Jesus oder Heiliger Geist oder beides oder or if anybody angry of them, if I forget one. Oder ist jemand zornig, wenn ich einen von den beiden vergesse? You know, and they were okay. Aber das war okay. Jesus I experienced. Ich erlebte Jesus. Jesus even appeared to me in the beginning without any Christian around. Also Jesus erschien mir zu Beginn. Tomorrow night I will tell you more about it. Morgen Abend sage ich euch dann mehr darüber. The Holy Spirit was really, really good. Und der Heilige Geist war wirklich gut. Because you could do all these things with the gifts. Weil man konnte da alle diese Dinge tun mit diesen Gaben. And I remember when the Christians told me the first time, look, there are gifts of the Spirit. Und ich kann mich erinnern, wie mir die Christen zum ersten Mal sagten, du, weißt du, da gibt es Gaben im Geist. Because I had received the Holy Spirit. Weil ich hatte ja den Heiligen Geist empfangen. And you know, ask him for one gift. Und die haben gesagt, frag ihn doch, bitte nur um eine Gabe. Because he will give you one. Weil er wird dir eine geben. And they showed me 1 Corinthians chapter 12. Und sie zeigten mir dann 1. Korinther 12. And I looked. Und ich habe mir das angesehen. Oh, okay, which one do I choose? Und dann habe ich mir gedacht, nun, was wähle ich da aus? Word of knowledge. Nun, das Wort der Weisheit. No idea Erkenntnis. What it means, but sounds good. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber es klingt gut. Word of wisdom. Nein, das Wort der Weisheit. Oh, I really need this, because everybody told me I'm stupid. Ja, also das brauche ich wirklich, weil jeder hat mir gesagt, ich bin dumm. And all the Christians that can talk so nice and pray so nice, I need this. Und mit all den Christen, mit denen ich dann so nett sprechen kann, ich brauche das wirklich. But gift of faith, oh yes, I need really faith. Ah, die Gabe des Glaubens, ja, das brauche ich wirklich. Gifts of healings, oh, healings, oh yes, yes, yes, healings. Gabe der Heilung, ja, die Heilung, ja. And I thought, why do they say I shall choose one? Und dann habe ich gedacht, warum muss ich denn nur eine wählen? And I said, Jesus. Ich habe dann gesagt, Jesus. Can I have all? Kann ich alle davon haben? I need them all, really. Ich brauche sie wirklich alle. Maybe the others only need one. I need them all. Vielleicht brauchen die anderen nur eine Gabe, aber ich brauche alle. I was really convinced. I need them all. Ich war wirklich davon überzeugt. Ich brauche alle. How can you give me the list and say decide? Wie kann er mir diese Liste zeigen und sagen, entscheide dich? It's like you put me all this food in the front, you know, and you say. Wenn du das ganze Essen vor mir ausbreitest und dann sagst, nimm nur eine Sache, aber nicht die andere. No, here and here. Und von da nehme ich was. And you know what? Und wisst ihr was? Yes, there are certain gifts which flow through my life. Ja, es gibt gewisse Gaben, die durch mein Leben hindurchfließen. Very strong the prophetic. Das very strong, one of them is very strong the prophetic. Sehr stark ist eine Sache die prophetische Gabe. But in the last 20 years, I experienced every gift, minimum one, some of them, and some of them few more times. Aber die letzten 20 Jahre erlebte ich alle diese Gaben und zumindest eine und manche auch öfters. Whenever I needed it and no one else was there, wann immer ich sie brauchte und kein anderer Mensch war da, der sie hatte. And I'm so happy that I didn't say only one. Und ich war damals so glücklich, dass ich nicht nur sagte eine Gabe. Because yes, the Holy Spirit gives it as He decides. Ja, der Heilige Geist entscheidet. Er entscheidet, was er gibt. You know, but he doesn't look at you and thinks, can I trust her with this and this? Aber er schaut dich nicht so an und sagt, nun, kann ich dem da vertrauen mit der Sache? You know, the Father trusts the Spirit he put in you. Der Vater vertraut dem Geist, den er in euch gelegt hat. Because he starts the good work and he's finishing the good work. Gott hat das gute Werk in euch begonnen und er wird es auch beenden. He's not trusting our old nature. Und er vertraut nicht unserer alten Sünden. You know, we have seen and we have shown and showed again and again what our old nature can do in this world. Wir haben schon gezeigt und vorgezeigt, was wir alles zu tun vermögen mit unserer alten Sündennatur in dieser Welt. But the Father trusts His Spirit, which He has put in you. Aber der Vater vertraut auf seinen Geist, den er in euch hineingelegt hat. So now, everything was fine. Holy Spirit, Jesus. Also alles war jetzt gut. Es war super. Jesus, der Heilige Geist. But when I prayed, Our Father in heaven. Aber wie ich dann betete, Abba, Vater im Himmel. Our Father. Also unser Vater, uns im Himmel. Yeah, I have this accent sometimes a little bit. Our Father in heaven. Unser Vater im Himmel. There was something was not right in this word. Da habe ich mir immer gedacht, da irgendwas stimmt da nicht bei diesem Wort. You know, something was in there which I didn't like. Da war was drinnen, das mochte ich nicht. But you know, if you never had this love, aber wisst ihr, wenn ihr diese Liebe niemals habt, from the Father, you will search somewhere for a Father. Vom Vater, dann sucht ihr irgendwo nach diesem Vater. And so I was now in the perfect Christian world. Und nun war ich ja in der vollkommenen christlichen Welt. Where everybody loves you all the time. Jeder liebt dich ja die ganze Zeit. No one does more any mistake. Und keiner macht ja mehr Fehler. We are all angels. Wir sind ja alle Engel. Only the wings are missing. Only the wings are missing. Also nur die Flügel fehlen. And you know, and I was running to people and I was looking, where's their father? Und ich lief damals zu Menschen hin und schaute aus nach dem Vater. Wo ist dein Vater? And then one day I found a very well-known man. Und eines Tages fand ich dann einen sehr bekannten Mann. Because I realized, even I was moving on, there were always some areas where I stuck and I would have liked to have someone who encourages me and explains me what's going on. Weil selbst in dem Vorwärtsgehen, da erkannte ich, dass ich in manchen Bereichen noch immer stecken blieb und ich brauchte jemanden, der mich ermutigen sollte und mir weiterhelfen würde. And there was this man, he was well known and he moved in the spirit. Und da war dieser Mann, er war sehr bekannt und er ging voran im Geist. And I wrote him. Und ich schrieb ihm damals. And I said, brother so and so. Und ich schrieb zu ihm, Bruder sowieso. Can I be your disciple? We said disciple at this time. Kann ich dein Jünger werden? I will carry your luggage. Ich werde dein Gepäck tragen. This was something what we said. So was ähnliches haben wir gesagt. And he said, yeah, come in the office and I will talk with you. Und er hat gesagt, ja, komm in mein Büro. So I drove hours there and I thought, finally, someone who believes in me, who will invest in my life. Und ich fuhr dann da Stunden hin und habe mir gedacht, schließlich einer da, der an mich glaubt und der an dich glaubt und helfen wird im Leben. Because I had a lot of zeal for God. I really wanted to go and show the world there is a great God, you know, who can do everything. Weil ich hatte ja wirklich sehr viel Eifer für Gott und ich wollte der Welt wirklich zeigen, da gibt's einen großen Gott, der vermag alles zu tun. But I had not much wisdom. Aber ich hatte nicht sehr viel Weisheit. Oh, not much wisdom. Nicht sehr viel Weisheit. And I brought myself in a lot of trouble. Und ich brachte mich dadurch in viele Schwierigkeiten. I had a gift to get in trouble. Ich hatte diese Gabe, diese Gabe, mich in Schwierigkeiten I had zu bringen. Nothing to do. Ich musste gar nichts dazu tun. You know, I don't know. Somehow trouble followed me. Ich weiß gar nicht wie, aber irgendwie, ja, die Schwierigkeiten, die gingen mir nach. And I knew the Bible actually said the signs shall follow me. Aber in der Bibel heißt doch eigentlich die Zeichen und Wunder sollen dir ja folgen. Ja. And not trouble will follow you. Und nicht die Schwierigkeit, nicht die Probleme. So now I drive there, I come to this man. Also fahre ich dorthin, komme zu diesem Mann. He calls his assistant in the office. Er rief damals seinen Assistenten ins Büro. And he says to me, und, this man says to me, und er sagt zu mir, I will not disciple you. Ich werde dir nicht Jüngerschaft geben, also ich werde dich nicht als Jünger annehmen. Who do you think you are? Was glaubst du denn, wer du bist? You are rebellious. Du bist rebellisch. And the only thing what you maybe can do, und das Einzige, was du vielleicht tun kannst, you can go in our rehabilitation center. Du kannst in ein Rehabilitationszentrum gehen. And then we will see what happens. Und dann wirst du sehen, was dort passiert. This man, I will disciple. Diesen Mann da, den will ich als Jünger ausbilden. I sat there. Und ich bin dort gesessen. I couldn't believe it. Und ich konnte es einfach nicht glauben. Again, a father who didn't wanted me. Wiederum ein Vater, der mich nicht wollte. And I stood up in his office. Und ich bin aufgestanden dort in seinem Büro. You know, and I was so tempted to say, so that's enough. Und ich war so versucht zu sagen, jetzt reicht's aber. I called the family in Italy. Ich rief die Familie in Italien. Nee, I'm going to call the family in Italy. Ich werde jetzt die Familie in Italien anrufen. I didn't know my family in Italy. Also er kannte die Familie nicht. Oh, forget it. I tried to make a joke. It's not working. Okay. Forget it. You know, and I went out of this room. Also, ich bin dort raus aus dieser Schule. And I went in my car. Bin hinein in mein Auto. And I was so upset. Und ich war so zornig. And I was so angry. Ich war so wütend. And I drove in this car. Ich fuhr da mit dem Auto. I had hours to drive. Ich hatte da Stunden vor mir, der Fahrt. I cried and cried and cried all the way. Und ich sage euch, ich habe die ganze Zeit über geweint, den ganzen Weg and über. I shouted at God. Und ich habe hinausgerufen zu Gott. And I said, you are exactly the same like my fathers. Und ich habe gesagt, du bist genauso wie meine Väter sind. You know, my real father, I never have seen him. Also meinen wirklichen Vater, den hatte ich ja niemals gesehen. I don't know anything that he tried to look for me. Und ich weiß auch gar nichts, was er jemals versucht hat, um mich zu finden. So I got the message, I don't want you. Also habe ich diese Botschaft erhalten, ich will dich nicht. My stepfather tried to kill me, very clear message, I don't want you. Also mein Stiefvater hat versucht, mich umzubringen, also ganz eine klare Botschaft, ich will dich nicht. A teacher I loved very much as a child, who was like a father. Und ein Lehrer, den ich sehr liebte als Kind, der wie ein Vater war. Said to my mother as I stood next to him. Er sagte zu meiner Mutter, die neben ihm saß. He's stupid. If he's not changing now, I have to get him out of the class. Er hat gesagt, der ist dumm. Wenn er sich nicht ändert, dann muss ich ihn aus der Klasse schmeißen. And again, the fathers said, I don't want you. Und immer wieder sagten die Väter, ich will dich nicht. And I tell you, I'm so happy that you were not there in this car. Und ich sage euch, ich bin so froh, dass ihr nicht in diesem Auto damals wart. I was not doing nice prayers. Ich sprach da keine netten Gebete aus. I was shouting at God. Ich habe wirklich gerufen, ich habe geschrien zu Gott. I was shouting from all my pain I was carrying all these years with me. Ich habe alle meine Schmerzen dahin ausgeschrien, die ich all die Jahre mittrug. And I said things like, you tricked me too again. Und dann habe ich gesagt so Dinge wie, ja, du behandelst mich jetzt wieder so. And all your people lying at me, they're loving me, and this is the same thing. Und all die Leute, die da mich anlügen, die sagen, sie lieben mich, das ist genau dasselbe jetzt. And somewhere, you know, the thing is, sometimes God is not talking. Und wisst ihr was, das Interessante, manches Mal spricht Gott nicht. Because he wants you to get in contact with this deep cry in your heart, Father, where are you? Weil er möchte, dass du mit diesem tiefen in dir drinnen, mit diesem Ruf, Vater, wo bist du, in Kontakt trittst. You know, Jesus said in John 14, verse, in the Gospel of John, chapter 14, verse 18. Also Jesus sagt im Johannesevangelium, im 14. Kapitel, Vers 18, I will not leave you as orphans. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. You know, and he said this to grown-up men, and some of them, they were not all orphans, so it doesn't meant in the natural state. Also er sprach das zu erwachsenen Männern und das waren nicht alles Waisen, also in ihrer natürlichen Abstammung. Jesus spoke about our orphan spirit. Jesus sprach über unsere Weisenschaft im Geist. Ja, über die Weisenmentalität oder einen Weisengeist. Über diesen Weisengeist in unserem. And I don't mean a spirit which you can cast out. Und ich meine jetzt nicht einen Geist, den du nicht austreiben könntest. I would have wished someone comes and says, "Go out, and then I'm perfect." Ich hätte mir das gewünscht, dass jemand gesagt hätte, no, verschwinde jetzt und du bist dann vollkommen. But you know, the thing is, Jesus spoke about our spirit. We as people are a spirit. Also Jesus hat über unseren Geist gesprochen, weil wir als Menschen sind ja Geistwesen. And our spirit was made to be nurtured by the Father's love. Und unser Geist wurde ja dazu geschaffen, durch die Liebe Gottes ernährt zu werden. You know, let us go in our time machine. Lasst uns einmal in unsere Zeitmaschine uns versetzen. And we all travel now to the paradise. Anybody coming with me? Und wir fahren jetzt einmal zurück ins Paradies. Fahrt ihr mit mir? And we go to Adam and Eve. Wir fahren zurück zu Adam und Eva. So. Okay, we are here. Jetzt sind wir da. So we are in the garden now. Perfect place. Ein vollkommener Platz. No McDonald's. Kein McDonald's. I know some of you can't believe that there's no McDonald's in heaven, but believe me, there is no McDonald's in heaven. Ich weiß zwar, es gibt manche von euch, die können sich das nicht vorstellen, dass da keine McDonald's gibt, aber glaubt mir. Even there is a yellow golden M and it looks like Messiah. No, there is no McDonald's in heaven. Selbst okay? Wenn es dort ein goldenes M gibt und das heißt Messias, aber nein, da gibt's eben keinen McDonald's. You know, and Adam was created in a complete atmosphere of love and acceptance. Nun, Adam wurde ja geschaffen in einer ganz vollkommenen Atmosphäre der Liebe und Akzeptanz. When he opened his eyes, als er seine Augen öffnete, after the kiss of the Father, he gave the breath of life in Adam. Nachdem er ihm den Lebensodem einhauchte, the first thing you must imagine what Adam experienced when he opened his eyes. Das erste, was Adam erlebte, das müsst ihr euch vorstellen, als er seine Augen öffnete, was perfect love. War die vollkommene Liebe. This was actually the original plan for all of us. Und das war eigentlich der Plan für alle von uns. Not that we come in this world and there is a feeling of, oh, it's a girl. Nicht so, dass du auf die Welt kommst und dann heißt auf einmal, ah, ein Mädchen. Or the feeling where the parents are concerned about how they can provide for you and you feel this. Oder ein Gefühl, wo die Eltern sagen, wir können nicht sorgen für dieses Kind und du spürst das. Or the feeling like with me, the bastard. Oder wie es bei mir war, das Gefühl, da ist ein Bastard. And a lot of shame from my mother. Und sehr viel Scham von meiner Mutter. And we know from also from doctors in the medical area that the baby is connected with the feelings through symbiosis with mom. Und wir wissen ja von den Ärzten, dass die Babys mit ihren Müttern verbunden sind, wie in einer Symbiose. So you can feel already what's going on there. Also du spürst schon, was da passiert. If you are accepted or not. Ob du akzeptiert bist, angenommen oder nicht. So Adam had not this. He didn't have this problem. Also Adam hatte dieses Problem nicht. So he's loved. Daddy kisses him. Er wurde geliebt. Der Papa hat ihn geküsst. So then he tells him, "Listen, son, this is all for you." Und dann hat er gesagt, hör zu, Sohn, das alles ist für dich. And because you're like me. Und weil du so wie ich bist. You have part in the creation. Hast du Anteil an dieser Schöpfung? What would you like to call this strange animal with a long nose? Wie möchtest du denn dieses seltsame Tier dann nennen mit diesem langen, mit dieser langen Nase? God, shall I call it brother? Gott, soll ich es Bruder nennen? No, it's maybe not such a good idea. Ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Elephant? Elephant? Okay, good idea, Adam. Ja, gut, Elephant. This thing there in the back, long ears. Und dieses Ding dort hinten, da mit den langen Ohren. Oh, this ear thing? Dieses ear, meinst du? God, shall I call it wife? Soll ich Frau nennen, Gott? No, it's not a good thing. Nein, ist nicht so gut, ist nicht so gut. Call it donkey. Nein, nenn's Esel. He said, I call it donkey. Also er hat dann gesagt, ich nenne es Esel. And God says, fantastic. Und Gott hat gesagt, fantastisch. That's my boy. Das ist mein Junge. And he looked at him, and he thinks, actually it would be more fun if he would have someone else. Und er schaut ihn so an und denkt sich dann, Gott denkt sich, ja, es wäre nicht schön, wenn er noch jemand anderen hätte. It's not good that he's alone. Das ist nicht gut, dass er alleine ist. It's so much fun with me and Jesus and the Holy Spirit. He needs someone else. So viel Spaß, wenn ich Jesus und den Heiligen Geist hier habe. Er braucht jemanden. And he thinks, okay, wife. Und dann denkt er sich, gut, Frau. Have you ever thought about why God puts a sleep on Adam? Habt ihr jemals darüber nachgedacht, warum Gott den Adam dann in einen Schlaf versetzte? I know why. I'm a man. Ich weiß das, weil ich bin ein Mann. Because if Adam would have been awake, weil wenn der Adam wach gewesen wäre, he said, God, can I have long blonde hair, big boobs, and the hips this size and things like this? Er hätte sicherlich gesagt, Gott, kann ich eine Frau mit diesen langen blonden Haaren und mit dieser Figur und große Brüste und diese Figur. And God says, and God says, sleep. You take what you get, okay? Und Gott hat gesagt, du schlafst jetzt, du bekommst, was du bekommst. You trust me now that I know what you need. Du vertraust mir, ich weiß, was du brauchst. You know, and he wakes up. Und er wacht dann auf. And he sees Evi. Und er sieht dann die Evi. And he makes. And I think, that's very much better than a donkey god. Ja, das ist viel, viel besser als ein Eselgott. And he was excited. Ja, ich war schon aufgeregt. Because everything what God creates is perfect. Weil alles, was Gott schafft, ist ja vollkommen. Okay, you could say he had not much choice. Nun, man könnte ja sagen, er hat ja nicht viel Auswahl. You know, but I tell you something, God knew what he was doing. Aber ich sage euch was, Gott wusste ganz genau, was er brauchte. Und alles war vollkommen. And he enjoyed his son and his daughter. Und er genoss seine Söhne, seine and they were Kinder. Walking. Can you take this side? Take this on this side. And they were walking through the garden. Dann gehen sie so im Garten. You know, and God was with them. Und Gott war bei and ihnen. They had a good time. Und sie hatten eine großartige Zeit. And then came the liar. Und dann kam der Lügner. The false father. A wrong father. The ein false falscher, father. Ein falscher Vater. Jesus says he's the father of lies. Jesus sagt, das ist der Vater der Lügen. And he was the first orphan. Und das war der erste Weise. Because there is only true fathership and fatherhood in the presence of God, and he was cast out of the presence of God. Weil es gibt nur eine wahre Vaterschaft in der Gegenwart Gottes, und er wurde ja hinausgetrieben aus der Gegenwart Gottes. And now he was upset. Und nun war er zornig. Because Adam and Eve had what he wanted. Weil Adam und Eva das hatten, was er wollte. And they were the son and the daughter. Und da war der Sohn und die Tochter. So and then he came and he lied to them about their father. Und dann kam er und er erzählte ihnen Lügen über ihren Vater. You know, before I knew my father in heaven, wisst ihr, bevor ich meinen Vater im Himmel kannte, the way I know him today, so wie ich ihn jetzt kenne, I saw now following things this way. Da habe ich mir gedacht, die Dinge gehen so. Adam and Eve, also Adam und Eva, eat from the fruit. Sie essen von dieser Frucht. It was not an apple. Es war kein Apfel. It's nowhere written it's an apple. Steht nirgendwo, dass ein Apfel war. And we have believed it so long. Und wir haben so lange geglaubt. It's not an apple. Es ist kein Apfel. And it were not three kings who came to Jesus. Und es waren noch keine drei Könige, die zu Jesus kamen. It were New Age people, Esoteriker. Das waren Esoteriker, New Age people. You have to think about this, that they were more sensitive than the shepherds. The shepherds have to be brought from the angels. The New Age people came by guidance. Sie waren viel sensitiver, die kamen durch ihr Nachforschen. Die Hirten mussten von den Engeln hingeführt werden. So one thing aside. So, and now, you know, they themselves have separated them from the source of true love and true fatherhood. Nun, sie selbst trennten sich jetzt ab von dieser wahren Liebesquelle. And this is when shame came upon them and Adam tried to cover himself. Und dann kam die Schande und die Scham hinein und sie versuchten sich selbst zu bedecken. And God said, man, where are you? Und Gott sprach, Mensch, wo bist du? Why did he ask this? Warum hat er die Frage gestellt? He knew where they are. Er wusste ja, wo sie waren. But Adam and Eve didn't know where they are. Aber Adam und Eva wussten nicht, wo sie waren. I have not realized where they are. Es war ihnen nicht klar, wo sie waren. And God was waiting for this cry, Father, where are you? Und Gott wartete auf diesen Ausruf, Vater, wo bist du? And instead of this, because they had taken on the nature of the other father, they tried to blame shift and to excuse. Und weil sie eben versucht haben, diese andere Natur des anderen Vaters anzunehmen und versucht haben, diese Schuld auf die, also abzulehnen. So they behaved now like this other father. Sie verhielten sich jetzt so wie der andere Vater. This is why we see Jesus sometimes saying, you know, these are children of light and you are children of the devil, not a liar. Das ist doch der Grund, warum wir manches Mal bei Jesus lesen, das sind die Kinder des Lichts und das sind die Kinder des Teufels. And I see it this way now. Und ich sehe es jetzt auf folgende Weise. Years back, I thought, now comes the fiery angel. That's typical God. You have messed it up. Come on, one fruit and out of the garden. Also, ich habe mir gedacht, ja, da ist jetzt der feurige Engel und du isst von einer Frucht nur und jetzt heißt schon hinaus aus dem Garten. Typical God. Typisch Gott. You know, Judgment Day. Also, das ist der Tag des Gerichts. You have to obey every word, otherwise you are gone. Jedes Wort musst du gehorchen, sonst bist du weg. But today I see it this way. Aber heute sehe ich es so. When they moved out of the garden, als sie aus dem Garten hinausgingen, and he had to protect them and to close the door to the garden. Und er musste ja dieses Tor schließen zum Garten. Because if they would have eaten from the tree of life, weil wenn sie vom Baum des Lebens gegessen hätten, they would have been forever in this state of fatherlessness. Dann wären sie für alle Zeiten in diesem Status der Vaterlosigkeit geblieben. So he had to protect them. Also er musste sie davor beschützen. But now, aber jetzt, he saw his beloved son, sah er seinen geliebten Sohn and his beloved daughter, und seine geliebte Tochter. Deceived, getäuscht, walking in a world, in der Welt wandelnd, where death, sickness, rejection is waiting for them. Wo der Tod, die Ablehnung und die Krankheit auf sie wartete. I believe the father stood on the door of the garden and he was crying. Ich glaube, dass der Vater am Tor des Gartens stand und dort weinte. You know, there's some people. You know, my mother was very often crying. Wisst ihr, meine Mutter, sie weinte sehr oft. She had no more control over me. Und sie hatte keine Kontrolle mehr über mich. And she never knew if I came alive at home when I went out the door. Und sie wusste auch nie, ob ich nochmals lebendig zurückkommen würde, sobald ich das. Or if the police is the next day there. Oder ob am nächsten Tag die Polizei da gewesen wäre. Or if I come home full of bruises and wounds from fighting. Oder ob ich da mit voller Wunden und Verletzungen nach Hause kommen würde von einem Kampf. Or if I come home almost not more conscious because of the alcohol and drugs I had in me. Oder ob ich nach Hause kommen würde, beinahe bewusstlos, nicht mehr bei Bewusstsein wegen des Alkohols, den ich genommen hatte. And prayed. Und sie weinte und sie betete. But her prayers were more crying than words. Aber ihre Gebete waren mehr Weinen als Worte. You know, and God the Father was crying. Gott, der Vater, weinte. Because he knew Cain and Abel will happen. Weil er wusste, was passieren würde, Cain und Abel. He knew all the things that will come. Er wusste all die Dinge, die kommen würden. But one thing gave hope to him. Aber eine Sache gab ihm Hoffnung. That one day, dass eines Tages, Jesus can say these words. Jesus folgende Worte aussprechen konnte. I will not leave you anymore like this. Ich werde euch nicht mehr so zurücklassen. Because everything what happened outside of the garden. Weil alles, was dann außerhalb des Gartens geschah. Are the fruit of an orphan. Sind die Frucht eines Waisenkindes. Of someone who doesn't have a father who loves him. Von jemandem, der keinen Vater hat, der ihn liebt. But we go back in our time machine in my car. Aber wir gehen jetzt wieder zurück in der Zeitmaschine, hinein in mein Auto. And I was shouting to God all these things. Ich habe Gott all diese Dinge da zugerufen. And then when I was getting quiet a little bit, und wie ich mich dann ein wenig beruhigt hatte, a voice said to me, Stefan, stop to search for a father. Sagt eine Stimme zu mir, Stefan, hör auf, nach einem Vater zu suchen. Become one. Sondern werde zu einem Vater. You know, in this moment, wisst ihr, in diesem Moment, it was like I'm lying on the floor pleading and someone kicks me the last time in the face. Das war so, wie ich liege da jetzt am Boden und jetzt tritt mich zum allerletzten Mal jemand ins Gesicht. But I don't know how a father is. Aber ich weiß ja nicht, wie ein Vater ist. In other words, Father, where are you? Mit anderen Worten, Vater, wo bist du? Finally, this deep cry, which is in every person in this world. Schlussendlich, dieser ganz tiefe Ausruf, Vater, wo bist du? And Jesus expressed it in a way on the cross, My God, why have you forsaken me? Und Jesus hat das so ausgesprochen am Kreuz. Er hat gesagt, Mein Gott, warum hast du mich verlassen? He was crying, he was shouting our cry, which is in the heart of mankind from the moment on when Adam and Eve stepped out of the garden. Er rief aus, das, was in jedem Einzelnen von uns drinnen ist, von Anfang an, von Adam und Eva beginnend an. And now we look to the cross. Und jetzt blicken wir auf das Kreuz. And we always thought, oh, it's because he carried my sin. Und wir denken immer, ja, deshalb, weil er meine Sünden trägt. No. Nein. This was a side product of the love of the Father. Das war nur ein Nebenprodukt der Liebe des Vaters. Jesus showed us how far the Father would go for you and me. Jesus hat uns gezeigt, wie weit der Vater für dich und für mich gehen würde. He couldn't go further and deeper. Er hätte nicht weitergehen, nicht tiefer gehen können. How often did Jesus say, I do what I see my Father doing? Wie oft hat denn Jesus gesagt, ich mache das, was mein Vater sagt? And he said to us, and I send you in the same way like my Father have sent me. Und er hat zu den Jüngern gesagt, ich sende euch auf die gleiche Weise, wie mein Vater mich gesandt hat. And to us, not only we are also his disciples, and to us. Und nicht nur zu ihnen, sondern auch zu uns, weil wir sind auch seine Jünger. So why came Jesus? Also warum kam dann Jesus? To show us the Son, the Father. Um uns zu zeigen, den Sohn und den Vater. Why? Warum? Because from the first deception on Adam and Eve received, weil vom ersten Moment an, als Adam und Eva empfangen wurden, the devil continued to lie to the people, God is like this, God is like this, God is like this. Also da ist der Teufel gekommen und hat sie zu Lügen gebracht. Und hat gesagt, der Vater ist so oder so oder so. And God the Father saw and knew that it, even if a prophet came, he only reflected a little piece of God. Und der Vater wusste, dass selbst wenn ein Prophet kam, er konnte nur einen kleinen Teil widerspiegeln dessen, was der Vater war. You know, how can I get healing in an experience who is associated with a certain word? Wie kann ich denn Heilung erfahren in Verbindung mit einem bestimmten Wort? Oder? Example, I have met Jewish people when they were hearing that I'm a German, they were afraid to have contact with me. Also ich hatte zum Beispiel jüdische... es gibt jüdische Leute, wenn die hören, du bist Deutsch oder Österreicher, dann gehen sie auf die Distanz. Die haben Distanz gleich genommen. Because the word German or Austrian can get a reaction because of the war. Weil dieses Wort Deutscher oder Österreicher einfach eine Reaktion hervorruft wegen des Krieges. But I have never met you. Aber ich habe dich niemals getroffen zuvor. But when they experience a German or Austrian who loves them, aber wenn sie dann einen Österreicher oder Deutschen kennenlernen, der sie liebt, it can really change the whole perception of what an Austrian and German is. Dann kann es die ganze Wahrnehmung eines Österreichers oder was ein Deutscher ist eben ändern. So God the Father knew no one could reflect better him and bring more healing than the true Son. Und Gott wusste, dass niemand besser und wahrhaftiger ihn darstellen konnte als der Sohn. So now something happened. Jetzt geschieht etwas. The disciples, the friends of Jesus, die Jünger, die Freunde von Jesus, have been years with him. Sie waren jahrelang mit ihm zusammen. They saw him in the morning, if he's in good mood or not, when he woke up, they saw him live. Sie sahen ihn im Leben, in der Früh, wie er aufstand, ob er jetzt bei guter Stimmung ist oder nicht. And after 3 years, und nach den 3 Jahren, when Jesus prepares them for his going, wie Jesus sie da vorbereitet auf seinen Weggang, and he says, I'm going to the Father and you guys should be happy. Da sagt er zu ihnen, ich gehe jetzt zum Vater und ihr solltet eigentlich froh sein darüber. Philip, the guy says, by the way, can you show me the Father? Der Philippus sagt dann drauf, übrigens, kannst du mir zeigen, wo der Vater ist? Kannst du mir den around Vater? 3 years live with the one who represents the Father and he has not seen the Father. Also nach den 3 Jahren, wo er im Leben mit diesem Mann zusammen war und der den Vater repräsentierte, hat er den Vater nicht gesehen. What happened? Was geschah da? Because he had this picture in himself as a Jewish person of this distant, holy God, where you have to be careful and you will die if you are not clean in his presence. Weil er hatte dieses Bild eines heiligen, unnahbaren, großen Gottes als Jude vor sich und du würdest sterben, wenn du nicht rein vor diesem Gott stehst. And when Jesus said them, when Jesus said, Philip, my schnucki putzi. Wie dann Jesus zu Philip gesprochen hat, gesagt, mein schnucki putzi. If you look at me, you see the Father. Wenn du mich ansiehst, dann siehst du den Vater. And I guess something like this must have happened in Philip. Und ich glaube, da muss dann Folgendes passiert sein beim Philip. He said, really? Wirklich? You mean, God goes with us to the wedding, to the party, and we have good wine? Du meinst, Gott geht mit uns auf eine Hochzeit und dort haben wir guten Wein? You mean, he does jokes like you? Du meinst, der macht solche Scherze wie du? You mean, he doesn't show us in hell when we you know, when we argue and think about who's the biggest of us? Du meinst, der schmeißt uns dann nicht in die Hölle, wenn wir da argumentieren, also streiten und uns darum streiten, wer der Größte ist? You mean he's nice like you? Was, du meinst, der ist so nett wie du? And in this moment, all this wrong perception of God was falling down. Und in diesem Moment fiel dieser Schleier weg der falschen Wahrnehmung von Gott. And this is why Jesus came. Und deshalb kam Jesus. And this was the greatest challenge for the people. Das war die größte Herausforderung für die Menschen. They couldn't believe that God should be like him. Sie konnten es nicht glauben, dass er so sein sollte wie er. Because they had their own picture about God. Weil sie alle dieses falsche Bild von Gott hatten. And it's the same today. Und heute ist genau dasselbe. You know, our battle is not against flesh and blood. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. It's against the lies the enemy, the false father have put in the head of the people out there and in your head. Es geht gegen die Lügen und auch gegen die falschen Vorstellungen, die der Feind in die Leute hineingelegt hat. And this is why why Jesus wanted to multiplicate the picture of the father in the sons and the daughters. Deshalb wollte ja Jesus dieses Bild des Vaters in den Söhnen und Töchtern multiplizieren. So that wherever you are, so dass wo immer du bist, sooner or later people will say, you mean God is fun like you? Dass Leute sagen würden, eben, was, du meinst Gott, der macht Spaß so wie du? You mean God listens to me like you listen to me? Du meinst, Gott hört mir so zu, wie du mir jetzt zuhörst? You have no idea how often people said this to me. Ich habe gar keine Vorstellung, wie oft mir Menschen solche Antworten gegeben haben. You know, I'm still not clear with your God thing and your Jesus thing. Also ich bin noch immer nicht so ganz klar mit der Sache, mit dem Jesus und mit dem Gott. But you mean he doesn't judge me like you don't judge me? Aber du meinst, der verurteilt mich nicht so, wie du es jetzt nicht tust? I said, he loves you. Ich habe dann gesagt, er liebt dich. Like I love my children. So wie ich meine Kinder liebe. But I don't like everything what they're doing. Aber ich mag nicht alles, was sie tun. Not because I don't want it for them. Nicht, weil ich es nicht für sie möchte. Because I know sooner or later this is not good if they keep on going in this habit. Sondern ich weiß, früher oder später ist es nicht gut für sie, wenn sie darin weitermachen. Now I understand why in the first letter of John, chapter 5, John is saying, jetzt verstehe ich, warum im ersten Johannesbrief im Kapitel 5 Johannes sagt, to obey his commands is not difficult. Seine Geboten zu folgen ist nicht schwer. When I was reading this the first time, wie ich das zum ersten Mal gelesen habe, I said, come on. Habe ich gesagt, na geh, komm. I said, God, if I meet John in heaven, I tell you, I give him some. Also ich sage Gott, wenn ich den Johannes im Himmel treffe, dann werde ich es ihm schon zeigen. I'm constantly battling every day to be a good Christian. Jeden Tag kämpfe ich konstant darin, ein guter Christ zu sein. And as more as I try, the more I see what I'm not doing. Und je mehr ich mich darin bemühe und je mehr ich sehe, was ich nicht mache. And this whole love chapter was quite nice until this moment. Und dieses ganze Kapitel über die Liebe war ganz schön, aber bis zu dieser Stelle. But you know, John, he wrote from a perspective of knowing the love of God. Aber der Johannes schrieb ja aus einem Blickwinkel, der die Liebe Gottes kannte. And what he said is, und was er sagte war, if you loved from morning to night, wenn ihr von morgen bis abends in der Liebe geht oder if you are loved first, wenn ihr zuerst geliebt werdet, you don't want to do this stuff anymore. Dann werdet ihr das gar nicht mehr tun wollen. And it's not more difficult. Und ist auch nicht mehr schwer. And you know what's also interesting? Und wisst ihr, was auch interessant ist? The guy who was always tried to be the closest on Jesus. Der Mann, der immer versucht hat, am Jesus am nächsten zu sein. My Jesus. Oh, mein Jesus. You know, he got one of the greatest revelations. Er bekam eine der größten Offenbarungen. So there is a connection between in Timothy closeness. Also es gibt da eine Verbindung zwischen dieser ganz großen Nähe and revelation. Und der Offenbarung. It's like God trusts people who really looking for his presence because they are loved. Weil Gott vertraut wirklich den Menschen, die nach seiner Gegenwart Ausschau halten und weil sie geliebt werden. One day I said to the Lord, Lord, eines Tages sagte ich zum Herrn, why is it that people become Christians, they start so well? Warum ist denn das so, dass Christen so gut beginnen? And then sometimes they do what we call backsliding. Und dann passiert das, was wir nennen, sie schlittern zurück. And then he gave me a scripture. Und dann gab er mir eine Schriftstelle. In 1. John. Im 1. Johannes. And I open my Bible so that you believe I have one. Und ich öffne jetzt meine Bibel, so dass ihr auch wirklich seht, dass ich eine habe. Yeah, and there's a scripture. Da gibt's eine Schriftstelle. Es gibt, there are many scriptures in the Bible. Es gibt viele Schriftstellen in der Bibel. First John chapter 2. 1. Johannes 2. Verse 15. Im Vers 15. Lies es mal bitte. Da steht: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. You know, so often I was reading the first part and that's it. Also so oft habe ich nur den ersten Teil davon gelesen. Okay, I know I should not love the world and I should not love these action movies. Ja, ich weiß schon, ich soll die Welt nicht lieb haben. Ich weiß das. Ich soll diese Actionfilme nicht lieben. Yeah, I know I had last night a glass of wine too much. Ja, ich weiß auch, ich habe letzten Abend viel ein Glas zu viel getrunken. I thought you have not seen it because you're busy with Israel. You know, ich habe gedacht, du hast das gar nicht mitbekommen, weil du mit Israel so viel zu tun hast. You know, but I didn't. Was reading the rest. Aber ich habe den Rest nicht gelesen. If I love something more, also wenn ich etwas mehr liebe, than God, what is in the world, als das, was. If I love something more in the world, also wenn ich in der Welt etwas mehr lieb habe, I do not have the revelation of the love of a father in a certain area of my life. Dann habe ich diese Offenbarung der Liebe des Vaters in einem gewissen Gebiet meines Lebens nicht. God is not condemning us here. Gott verdammt uns hier nicht. He's the big doctor who tells us if these symptoms are in your life, this is the root of the problem. Er ist der große Arzt, der uns sagt, wenn du diese Symptome in deinem Leben hast, dann hast du hier die Wurzel des Problems. And we have tried to get the symptoms away. Und wir haben versucht, die Symptome wegzubekommen. And tell the people constantly also in the world, you know, you're not good enough, you're bad and all this stuff. Und wir haben den Leuten ständig in der Welt gesagt, nun, du bist nicht gut genug, du bist da schlecht drin. And Jesus came as the healing oil called the love of the Father. Und Jesus kam als das heilende Öl, als die Liebe des Vaters. This is why a guy suddenly says, okay, every money I've taken from people and more, I give it back. Das ist auch der Grund, warum einer plötzlich sagt, alles Geld, was ich den Leuten gestohlen habe, das gebe ich mehr als doppelt zurück. I mean, Jesus only came for something to eat in this house. Ich meine, Jesus kam doch nur, um dort bei ihm zu essen in seinem Haus. And this guy's whole life and family got changed. Und das ganze Leben dieses Mannes und seiner Familie wurde verändert. You know, the woman on the well. Oder die Frau an der Quelle. Why did she go at 12 in a noontime to the well? Warum ging die um 12 Uhr mittags zum Brunnen? Because she was full of shame. Weil sie sich so genierte. Because usually you either go in the morning or in the evening, not in the hottest time. Weil üblicherweise gehst du ja in der Früh oder am Abend dorthin, nicht in der heißesten Zeit. But everybody knew about her relationships in the city. Aber jeder kannte ja ihre Beziehungen in der Stadt. And she had enough the people talking about her. Und sie hatte genug, worüber die Leute über sie sprachen. And there's this man sitting. Und da sitzt jetzt dieser Mann. You know, and if you if you don't know God's love. Und wisst ihr was? Wenn ihr die Liebe Gottes nicht kennt. And then you are one of these judgment prophets. Und dann bist du einer dieser Propheten, die nur verurteilen. You love this. You say, oh, he corrects her. He says, listen, you had 5 men, and the 6th man is also not yours. Dann magst du das, wenn du dann liest, ah, jetzt korrigiert er sie. Du hattest 5 Männer und der 6. ist auch nicht dein richtiger Mann. But you know what? She met on this day the 7th man. Aber wisst ihr was? An diesem Tag traf sie den 7. Mann. 7 is the number of perfection in the Bible and the number of rest. Und die 7, das ist die Zahl der Vollkommenheit und der Ruhe in der Bibel. And Jesus said to her, with other words, listen, you need my water. Und Jesus sagte mit anderen Worten, du brauchst mein Wasser. I know that you were looking in all these relationships for the love. Ich weiß, dass du in all diesen Beziehungen nach der Liebe gesucht hast. But if you would know my love, you would drink from it and you would not, you didn't want anything anymore. Aber wenn du meine Liebe kennen würdest, dann würdest du davon trinken und du würdest nichts anderes mehr brauchen. And you know, and her spirit tries to drink from him. Und ihr Geist versuchte da von ihm zu trinken. And we know the story. Und wir kennen die Geschichte. This is evangelism. Das ist Evangelismus. To show more and more the true picture of the Father so that the wrong pictures are destroyed. Immer mehr und mehr das wahre Bild des Vaters zu zeigen, sodass die falschen Bilder verschwinden. So you must ask yourself, does it help to condemn the people? Also du musst dich diese Frage stellen, hilft das, die Menschen weiter zu verurteilen? When Jesus said, I came to heal and save the world, not to judge them now. Wenn Jesus sagte, ich bin gekommen, um die Welt zu heilen und nicht umzurichten. And he loved them in the kingdom. Und er liebte sie hinein in das Königreich. You know, he was always concerned to show the love of the Father. Er war immer damit beschäftigt, die Liebe des Vaters zu zeigen. Often, and Weise. You will see how much you are still in this orphan mentality. Also sehr oft sieht man, wenn man noch in dieser weisen Mentalität verharrt, in a way how you rest in the love of the Father. Auf die Weise, wie du in der Liebe des Vaters ruhst. What do I mean? Was meine ich damit? You know, a father gives identity. Der Vater gibt uns Identität. He gives us protection. Er gibt uns Schutz. And he gives us the future because he has an inheritance. Und er gibt uns auch die Zukunft, weil er ein Erbe für uns hat. And now I show you a prophet or prophetic ministry who has still an orphan mentality. Und nun zeige ich euch, wie ein prophetischer Dienst aussieht, der noch immer diese Weisen, diesen Gedanken an Waisenschaft hat. He needs identity, a name. Der braucht Identität, einen Namen. Good evening, ladies and gentlemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. I'm the prophet of the prophets. Ich bin der Prophet aller Propheten. All the prophets who have been there before. Alle Propheten, die schon da waren. I'm the new model. Ich bin jetzt das neue Rollenmodell. They are old models. Das sind alles nur Auslaufmodelle. You know, it's a little bit extreme, but you know what I mean. Ich meine, es ist ein bisschen extrem, aber ihr wisst, was ich meine. The orphan have constantly to show that he is someone. Der Weise muss ständig zeigen, dass er jemand ist. My ministry, my people. Also mein Dienst, meine Leute. My church. Meine Gemeinde. In the world it's the business. In der Welt ist das das Geschäft. The orphan can't sit there and enjoy the others talking about the great things he has to show them. I'm someone too. Der Weise kann nicht da einfach sitzen und genießen und schauen, was die anderen machen. Er muss zeigen, dass er auch jemand ist. The son says, I'm a son. Und der Sohn sagt, ich bin ein Sohn. You know, I mean, and if people go away, und wenn Leute sich abwenden oder because weggehen, they can grow more in other place in the kingdom, weil sie woanders im Königreich besser wachsen können, the son says, oh, fantastic. Dann sagt der Sohn, oh, fantastisch. My father's kingdom will extend. Das Königreich meines Vaters wird sich ausbreiten. The orphan says, aber der Weise sagt, no, you can't go. Nein, du kannst nicht weg. Because his identity is on numbers. Weil seine Identität besteht in der Zahl. And if they go, und wenn die weggehen, his identity is gone. Dann ist doch seine Identität weg. The orphan tries to protect himself. Und der Weise versucht auch sich zu beschützen. Oh, I need to pray more, otherwise God's blessing is not there. Ich muss mehr beten, sonst habe ich die Gegenwart Gottes nicht länger. I need to give money, because otherwise this eater thing comes, you know, this thing which eats my finances. Ich muss auch mehr Geld spenden, weil sonst kommt dieses Ding da, das meine Finanzen auffrisst. I need to fast more. Ich muss auch mehr fasten. And you know, Jesus said, it's finished, it's true, yeah? Jesus hat gesagt, ja, es ist vollbracht, ja, das stimmt. But I still have to kill all these demons all over the world and the big ones and the spirit of Islam and the spirit of communism and the spirit of, I don't know if this is his name, but in case it's his name, the spirit of so-and-so. Aber ich muss all diese Dämonen quer durch die Welt, auf der Welt, überall noch vernichten und den Geist des Islam und den Geist des Kommunismus und all die anderen Dinge. Because he has no protection, he needs to protect himself. Weil er keinen Schutz hat, er muss sich selbst beschützen. A son is protected in the Father. Ein Sohn, der erlebt seinen Schutz im Vater. He sleeps in the boat in the midst of the storm. Er schläft im Boot mitten in einem Sturm. And the orphans shout, "You don't care! We all die!" Und diese Vollweisen sagen, ja, du kümmerst dich nicht um uns, wir sterben alle. And the son says, "Oh, come on, guys." Und der Sohn sagt, geh, Jungs. Shut up, storm. Sturm, sei still. Good night. Gute Nacht. I'm snoring now in tongues. Ich schnarche jetzt in Zungen. In Zungen. Honda, Honda, Kawasaki, Suzuki. You know, things like this. An orphan needs to take care of his inheritance because he doesn't have one. Und ein Weise muss sich auch um sein Erbe kümmern, weil hat ja keines. So it's very hard for him to let go. Also ist sehr hart, die Dinge gehen zu lassen. I have seen wonderful people who have built a lot in their life. Ich habe wunderbare Menschen gesehen, die viel erreicht haben in ihrem Leben. But I couldn't give it on to the next generation because they built it out of an orphan mentality. Aber sie konnten es nicht weitergeben an die folgende Generation, weil sie es aus dieser Mentalität des Waisentums heraustaten. And if they pass on now what they have built for their future, und wenn die jetzt das weitergegeben hätten, was sie gebaut hatten für ihre Zukunft, which inheritance do they have then? Welches Erbe hätten sie dann? The son doesn't cares. Aber die Söhne, nein, das kümmert sie nicht. His father has prepared a great inheritance. Weil sein Vater hat ja ein großes Erbe vorbereitet. And everything was in his father's house belongs to him. Und alles, was im Haus des Vaters ist, gehört ihm ja. Do you think my kids come every morning and say, glaubst du denn, dass meine Kinder jeden Morgen zu mir kommen und sagen, great master of the house, großer Herr des Hauses, almighty knowing father, allmächtiger, allwissender Vater, the one who tells mommy and she is not listening, der Mama was sagt und die nicht zuhört. Could we please have some cornflakes? Könnten wir denn bitte ein paar Cornflakes haben? If this is your will, wenn das in deinem Willen ist. Otherwise we die, but if it is your will, also sonst sterben wir, aber wenn es dein Wille ist. Sometimes we behave like this. Aber manchmal benehmen wir uns so. You know, my son comes and then. Also mein Sohn, der kommt und dann geht's los. You know, and he comes and he says, this is my house. I said, no, it's my house. I'm the boss. No, it's my house. Das ist mein Haus. Nein, das ist meins, sage ich. You know, and this is like with our father. Aber so ist es mit unserem Vater. And you know, if they would come like this. Und wenn sie so kommen würden, wisst ihr? Almighty. Allmächtiger. I must say, for a second, I would maybe enjoy it. Ja, vielleicht einen kurzen Moment würde ich es genießen. When I think about it, for a second. Oder würde ich vielleicht einen kurzen Moment darüber nachdenken. But then it gets boring. Aber dann wird's langweilig. Also, come on, guys, get real. Also bitte, Jungs, kommt, bitte. Come on, let me hug you and cuddle you, schnucki putzi. Ich möchte dich umarmen und. You know, things ja. Like this. So. But this is what religious spirits do. Aber this is what religious spirits do. Aber das ist das, was Geister the machen. The feet on the heart of an orphan. Nämlich sie nähren oder sie zehren von dem Herz eines Waisen. And that is why the revelation of who the Father really is the important, most important thing in the universe. Deshalb ist diese Offenbarung, wer der Vater ist, die allerwichtigste Sache im Universum. I boldly declare it's the answer to all answers in this world. Ich erkläre das ganz mutig. Das ist die Antwort für alle Antworten auf der Welt. You see it in politics, orphans. Wenn du auf die Politik schaust, da sind Vollwaisen. Looking only for themselves. Die nur auf sich selbst schauen. They need to have a name. Sie brauchen einen Namen. You see it in every area of society. Überall in allen Gebieten der Gesellschaft siehst du das. This world is a big orphanage. Diese Welt ist wie ein großes Waisenhaus. And God actually planned that the church is the Father's house. Aber Gott hat genau genommen geplant, dass die Kirche, die Gemeinde, das Haus des Vaters ist. And that we wait and pray like the Father in the story. Und dass wir warten und beten, so wie der Vater in der Geschichte. And to watch which heart is turning around, coming back to the Father. Und dann darauf schauen, welches Herz sich nun umwendet und zurückkehrt zum Vater. And then to hug them. Und sie dann zu umarmen. And to celebrate with the other sons and daughters. Und dann mit den anderen Söhnen und Töchtern zu feiern. This is why we are here. And this is why you and me, we need more of the revelation of the Father's heart. Und deshalb brauchen wir, du und ich, wir brauchen mehr Offenbarung über das Herz des Vaters. And very fast to finish this. Nun ganz schnell im Abschluss. How do you get it? Wie bekommt man das? You look at Jesus and no one else. Du schaust auf Jesus und sonst niemanden. And wherever you see Jesus, you can put the word Father in. Und wo immer du Jesus siehst, kannst du auch Vater einsetzen. This is how you see how he treated the people and how he treats you. Das nämlich so wie er die Menschen behandelt hat und so behandelt er auch dich. You forgive the people who have been like fathers or authority figures in your life. Du vergibst auch den Menschen, die wie Väter waren oder wie autoritäre Väter waren. And you take out of the spiritual crown the seat of judgment because you judged them. Und du nimmst diesen Geist des Richtens raus in der geistlichen den Samen aus dem Boden, den Samen aus dem Boden, because what we sow we will reap, weil das was wir sehen werden wir auch ernten. In the moment when your heart judges, in the moment when you judge someone from your heart, also in dem Moment wo du jemanden tief im Herzen richtest, you're going out of the covenant of grace in the covenant of the Old Testament. Da trittst du heraus aus diesem Bund der Gnade und gehst hinein in den Bund des Alten Testaments. Because the Old Testament says eye for eye and tooth for tooth. Weil im Alten Testament heißt es ein Auge für ein Auge, ein Zahn für einen Zahn. And this is where judgment comes in. Und da ist das Richten. And everything was so hard in the Old Testament. Und alles war ja so hart im Alten Testament. But if you forgive, aber wenn du vergibst and release the people, und die Leute freisetzt, you're under the covenant of grace where everything is more easy. Dann bist du unter diesem Bund der Gnade, wo alles viel leichter geht. Then you learn what it means to be a son and daughter. Und dann lernst du, was es heißt, ein Sohn oder eine Tochter zu sein. And I'm serious. I'm not a donkey. Look at me. Und ich bin ernst. Ich bin kein Esel. Schaut mich an. Because my father is the king of all kings and the lord of all lords. Mein Vater ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. And it's your father too. Und es ist auch dein Vater. And you are my sister. Du bist meine Schwester. And you look fantastic, by the way. Und du schaust großartig aus. Thank you. And the Lord is going to heal and strengthen your whole body. Der Herr wird dich stärken und deinen ganzen Leib heilen. And the spirit of weakness who comes sometimes to you and sucks like the energy out of your body. Und dieser Geist der Schwäche, der manches Mal auf dich kommt und der dir die ganze Energie raubt im Körper. I release you from it and you will be strong and fresh like a young girl. Dann werden wir wegbekommen und du wirst dann frisch und munter sein wie ein junges Mädchen. And this is the time to trust the Lord. Und das ist eine Zeit, um dem Herrn zu vertrauen. To trust your father. Deinem Vater zu vertrauen. He will take care of your family. Er wird sich um deine Familie kümmern. Especially the one who have a little stubborn heart. Und ganz besonders um den Kleinen, der da so ein störrisches Herz hat. Especially die, die so ein kleines, störrisches Herz haben. Die haben so ein störrisches Herz. Vater hat die Kontrolle. And the time where you have only carried the burdens of the family is coming to an end. Und die Zeit, wo du jetzt die ganze Last in der Familie getragen hast, die nähert sich dem Ende. And you will see the son coming home. Und du wirst sehen, wie der Sohn nach Hause kommen And you will wird. See the restoration of heart. Und du wirst sehen, wie die Herzen wiederhergestellt werden. And if I would be you, I would smile more because this is a good message. Und wenn ich du wäre, dann würde ich jetzt mehr lächeln, weil das ist eine gute Nachricht. But I understand your heart. Aber ich verstehe dein Herz. You have carried many and many years. Du hast das viele, viele Jahre lang getragen. The father is saying, well done, my faithful daughter. Und der Vater sagt, gut gemacht, meine treue Tochter. Trust me, you are not only one of the ones who put out the seed, you will also see the harvest. Vertrau mir, du bist nicht nur diejenige, die ausgesät hat, du wirst auch die Ernte sehen. You know, and where others made mistakes and you had to pay for it. Und weißt du, wo andere Fehler gemacht haben und du musstest dafür bezahlen? You know, the Lord has seen your heart. Der Herr hat dein Herz angeschaut. And he told already the thief and the liar. He told him. Der hat dem Dieb und dem Lügner bereits gesagt. You give free what you have stolen from her. Du gibst das wieder zurück, was du ihr gestohlen and hast. You pay back. Du zahlst das zurück. It's payback day. Die zahlen das zurück. Amen.